Die anerzogene Ignoranz. Vom schweizerischen Nationalrat aus Saviese Wallis, Oskar Freisinger. Vor dem enormen Trümmerhaufen, den die vielen Schulreformen seit den 60er Jahren zurückgelassen haben, sprechen die meisten kritischen Beobachter von Misserfolg. Und wenn es nicht so wäre, wenn dieser pädagogische Prozess im Gegenteil das Ergebnis eines beabsichtigten, unerbittlichen Plans wäre, wenn wir statt des vermeintlichen Scheiterns feststellen müssen, dass dieses auf die falsche Bahn geratene Bildungssystem eigentlich den Sieg einer gewissen Ideologie darstellt? Um eine Antwort zu finden, genügt es, eine grundlegende Frage zu stellen. Welcher Menschentypus wird mit der sogenannten soziokonstruktivistischen Methode herangezüchtet? Die Antwort finden wir jeden Tag, wenn wir vor den unsichtbaren Mauern stehen, die in unserer Gesellschaft überall herumlungern. Wir begegnen menschlichen Wesen, von denen verlangt wird, nur gerade mit Mörtel, ohne Backsteine und ohne jeden Plan eine Kathedrale zu errichten. Stellen Sie sich mal eine derartige Baustelle vor. Eine aus einem solchen Bildungssystem hervorgegangene Persönlichkeit ist bestimmt sozial kompatibel, hat gelernt, wie man teilt und wie man kommuniziert. Aber sie hat nichts zu teilen. Denn ihr Argwohn gegenüber dem Wissen und der als elitär verschrienen Kultur hat in ihrem Kopf nichts als eine große Leere und eine bedauernswerte Wissensarmut erzeugt. Doch weshalb kommunizieren, wenn es nichts mitzuteilen gibt? Weshalb sich dem anderen öffnen, wenn man nichts zu teilen hat? Hier manifestiert sich das Drama des modernen Menschen, der zwar immer stärker mit der Welt vernetzt ist, sich paradoxerweise aber immer einsamer fühlt. Eine solche Entwicklung ist gewollt, inszeniert, geprägt von den philosophischen Strömungen des 20. Jahrhunderts. In einer Welt, die sinnlos erscheint, in einer Gesellschaft, wo das Absurde zum Absoluten geworden ist, ist es zwecklos, Inhalte zu kommunizieren, in die Tiefe zu gehen und diese ergründen zu wollen. Denn dort gibt es nichts als Leere, gähnt das Nichts. Um am Rande des Abgrunds, den Nietzsche in Die fröhliche Wissenschaft ankündigte, nicht von Schwindel erfasst zu werden, ist man gezwungen zu kompensieren, zu übertünchen und zu ersetzen, was mit der Illusion auf einen Gewinn verloren gegangen ist. Und was gibt es in einer materialistischen Welt anderes zu gewinnen als materielle Güter, die sich immer verlockender und raffinierter anbieten? Güter, die eine neue Art von Abhängigkeit schaffen, die zu einer ungebremsten Konsumlust antreiben, um die innere Leere zuzuschütten. Die Fettleibigkeit als Resultat von übermäßigem Hamburgerkonsum, der Kauf von Videospielen und elektronischem Krimskrams, Alkohol- und Drogenkonsum. Sie sind die Zeichen eines Kompensationsdranges, mit dem die Sinnesleere vergessen werden soll. Wenn die Inhalte ausbleiben, machen sich die Formen breit, um den sozialen und interaktiven Raum schamlos zu besetzen. In einer Welt, in der die Wahrheitssuche keinen Platz mehr hat, weil ihr jede Existenzberechtigung abgesprochen wurde, übernimmt die Form den Platz des Inhaltes und erhebt sich selbst zum Absoluten. Die soziokonstruktivistische Pädagogik ist ein beispielhaftes Erzeugnis dieser Entwicklung. Der Schüler lernt, sich selber aus dem Nichts aufzubauen, um im Nichts zu enden. Er wird ermuntert, die ihn umgebende Leere mit einer ganzen Reihe von sozialen Fähigkeiten, mit Dialogbereitschaft und interkulturellen Austauschen zu überspielen. Weil die Angst vor der Leere so groß ist, wird um ihn ein riesiges, immer engmaschigeres Sicherheitsnetz geknüpft. Ein dichtes Gewebe, das über den Abgrund gezogen wird, in den man nicht hinunterzuschauen wagt. Hier wird nicht mehr nach dem Absoluten, nicht nach Tiefe oder Dauerhaftigkeit gesucht. Es werden keine Grenzen mehr überschritten. Selbst der Weg zur Hölle bleibt versperrt, denn die Hölle wurde an die Oberfläche geholt und ist dort, wo die anderen sind. Der Mitbürger, das Produkt dieses Systems, befreit sich durch seine Unwissenheit. Wissen empfindet er nur als lästigen Ballast, der zur Verantwortung verpflichtet. Kultur bedeutet auch Bande haben. Diese hindern ihn aber am Surfen und Zappen und erproben neue Erfahrungen, an der vollen Hingabe an den Genuss. Auch die Moral wird als Element des kulturellen Erbes als hinderlich empfunden. Sie bedeutet nicht nur Einschränkung des Genusses, sondern definiert auch Grenzen zwischen sittlicher Lebensart und dem Verlust jeder Würde in der Perversion. Das soziokonstruktivistische Produkt, der im Leeren schwebende Mensch, kann nicht anders sein als fordernd, auf Gleichheit und soziale Gerechtigkeit bedacht. Was gut und böse ist, bestimmt er mit dem Maßstab seines subjektiven Empfindens. Dabei wird er keinen Sinn für Pflicht und Verantwortung entwickeln. Als fluktuierendes Wesen versteht es sich als offen und tolerant, Eigenschaften, die ihm keine Mühe bereiten werden. Er wird offen sein, solange das Gegenüber ebenso leer ist wie er, und er wird tolerant sein, solange das Gegenüber ebenso oberflächlich ist wie er. Doch für alles offen zu sein, bedeutet eigentlich für nichts offen zu sein. Allem gegenüber tolerant zu sein, bedeutet nur dem ewig Gleichen gegenüber tolerant zu sein und führt letztlich zur Intoleranz. Denn was anders ist, gehört nicht ins Programm einer Gesellschaft, in der alle gleich sein sollen. So einfach funktioniert dieses eigenartige Toleranzprinzip. Der soziokonstruktivistische Mensch wird in seiner Einsamkeit und seine nicht eingestandenen Frustrationen durch eine Welt von immer erstaunlicheren, immer rascher aufeinanderfolgenden Bildern heimgesucht. Er drückt sein Auge gewissermaßen an ein Kaleidoskop, in dem sich alles so schnell dreht, dass sich Farben und Formen vermengen, verschmelzen, um schließlich zu verblassen. Es fehlen dem modernen Zuschauer aber die sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten, um eine kritische Distanz vor dem Geschehen zu bewahren, das sich vor ihm abspielt. Es fehlt ihm auch die geistige Dimension, um die zerstörerische und sich selbst genügende Spirale unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. So lässt er sich vom Strudel, der sich vor ihm öffnet, mitreißen. Die Geschwindigkeit, mit der er sich in diesem drehenden Kreis bewegt, wird zum Gradmesser für seine persönliche Freiheit. Unbeachtet und unerkannt kann in diesem furchterregenden Räderwerk die Macht ihr Spiel treiben. Hinter der Manipulation der Formen zieht sie ihre Fäden. Indem sie ihr hässliches Gesicht hinter zahlreichen attraktiven Masken verbirgt, fällt es ihr leicht, über Verhalten, Emotionen und Gedanken zu bestimmen. Als Meisterin der Formen inszeniert sie einen rauschenden Wiener Ball. In Wirklichkeit ist ihre Choreografie aber nichts anderes als ein Totentanz, der die Menschen erschöpft und entseelt auf der Bühne zurücklässt, um sie dann in die Leere zurückzuschicken, die sie eigentlich nie verlassen haben. Derweil tanzen die Mäuse unter den wachsamen Augen einer Katze, die durch ihre Abwesenheit nur an Präsenz gewinnt. Immer schneller dreht sich das Karussell der Masken im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und die menschlichen Wesen, die auf dem Ross ihrer Illusionen reiten, genießen das prickelnde Gefühl, im Galopp die Nase vorne zu haben. Doch diese Art von Mobilität ist die Tugend der Sklaven. Sollen die Anhänger dieser infernalen Drehscheibe doch versuchen, vom drehenden Karussell zu springen? Sollen sie doch versuchen, von ihrem hohen Pferd zu steigen? Sie werden tief stürzen und sich den Kopf an der Dunkelheit einschlagen, die diesen Jahrmarkt umgibt. Kaum sind sie aus dem grellen Neonlicht getreten, werden sie wieder im Nichts versinken. Befreit von kulturellem Ballast glaubt der moderne Mensch, seine Fesseln abschütteln zu können, indem er sich schneller bewegt als die Schatten und an der Oberfläche dieser Welt von Irrlicht zu Irrlicht hastet. Doch die Lichter, die ihn mit aller Kraft anziehen, sind nicht die seinen. Die Bilder, die er gierig aufnimmt, sind nicht echt. Die Träume, die ihm vorgegaukelt werden, sind künstliche Gebilde, die einen bestimmten Zweck verfolgen. Und es wird immer schlimmer, denn durch seine Erziehung ist das Immunsystem seiner Menschlichkeit zerstört worden. Sie hat ihn, geschwächt und betrogen, den Interessen einer namenlosen Macht ausgeliefert. So weit musste es kommen, weil diesem Menschen die Erziehung und die Suche nach Wahrheit verweigert wurden. Man hat ihm das dazu nötige Werkzeug vorenthalten, ihm den Weg zu seinem Innersten versperrt. Er wurde zum Opfer der Anforderungen der äußeren Welt, des sozialen Umfelds, der Welt der künstlichen, sich selbst genügenden Formen. In seinen ersten Lebensjahren auf der Schulbank hat das Drama begonnen. Damals, als er niemals etwas zu hören bekam von »Wehe dem, der Wüsten birgt«, vom Schluchzen der Geigen im Herbst, vom Versinken im Meer oder tiefsten menschlichen Zweifeln, Vorenthalten wurden ihm solche Gedanken, die doch weit mehr sind als bloße Worte. Sie sind die Grundfesten unserer kulturellen Kathedrale. Doch es blieb ihm damals auf der Schulbank verwehrt, sich an den Quellen der abendländischen Kultur zu laben und durch Lernen, vielleicht sogar durch Auswendiglernen, ein Teil der kollektiven Erinnerung zu werden und von den erhabensten Dingen zu erfahren, die die menschliche Zivilisation hervorgebracht hat. Stattdessen wurde seine Seele kollektiviert, wurden seine Emotionen erstickt. So ist ein neuer Barbar entstanden, der neuerdings in einer Weise kommuniziert, die an den Holozän erinnert. Am Munde dieser Barbaren werden die Posaunen des jüngsten Gerichtes dereinst das Ende der Geschichte verkünden.